Hier ist Peters Inforadio. In Mecklenburg-Vorpommern tobt der Landtagswahlkampf. Selbst konservative Analysten rechnen mit einem Einzug der NPD mit ihrem Spitzenkandidaten Udo Pasteurs in den Schweriner Landtag. Am Rande des Pressefestes in Dresden am 5. August erklärten der Spitzenkandidat und seine Wahlkampfhelfer auf einer Pressekonferenz ihre Strategie. Ich bin, wie Sie sicher schon vernommen haben, der Spitzenkandidat für die Wahl in Mecklenburg und Pommern. Unser Wahlkampf hat ja schon begonnen. Wir werden überall mit Direktkandidaten flächendeckend antreten und die neuesten Umfragen zeigen ja schon, dass selbst das relative Piano, was wir bisher an den Tag gelegt haben, schon dazu geführt hat, dass die Umfragewerte steigen. Wir werden das natürlich noch steigern zum Tremolo, wenn ich das so ausdrücken darf. Und dann werden Sie sehen, dass wir also die Vorgabe, die wir uns selbst gegeben haben, eine sehr seriöse Vorgabe ist, nämlich 7% plus X. Und wir sind alle gespannt, wie der Wähler in Mecklenburg und Pommern sich verhalten wird. Sicher bin ich, er wird die Etablierten abstrafen für die katastrophale Bilanz, die sie den Menschen in Mecklenburg-Vorpommern zu bieten hat. Und wir sind ganz sicher, dass viele Wähler die wirkliche Alternative erkennen und das Richtige tun, NPD wählen. Ich gebe gleich weiter an den Volker Apfel, Garant für erfolgreiche Wahlkämpfe, wie er hier auch in Persona darstellt. Und er liefert jetzt die Daten und Fakten zum Wahlkampffeld. Gut. Eine entscheidende Grundlage unseres Landtagswahlkampfes hat unser Spitzenkandidat bereits angesprochen. Wir haben ausgehend vom 1. Mai unserer Großdemonstration zum Tag der Deutschen Arbeit in Rostock den Landtagswahlkampf der NPD in Mecklenburg und Pommern eröffnet. Wir haben in den letzten zurückliegenden Wochen den Kraftakt absolviert, dass wir in allen 36 Wahlkreisen in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Stimmzettel stehen. Das heißt also, nicht nur mit einer Landesliste wird angetreten, sondern gemäß unserer Vorstellung, eine bürgernahe Partei zu präsentieren, treten wir in jedem Wahlkreis flächendeckend an. Ich denke, vor dem Hintergrund der oftmals doch sehr undemokratischen Wahlantrittsvoraussetzungen ist das eine ordentliche Leistung. Binnen weniger Wochen wurden über 5000 Unterstützungsunterschriften gesammelt. Das ist Ausdruck des doch schon fast begeisternden Engagements, der Motivation unserer Kameraden in Mecklenburg-Vorpommern. Das zeigt deutlich, dass auch in den nächsten 6 Wochen ein engagierter Wahlkampf geführt werden wird, der dafür Sorge trägt, dass die NPD am 17. September mit 7% plus X als viertstärkste Partei in den Landtag von Schwerin einziehen wird. Wir werden den eigentlichen Wahlkampf, die heiße Phase, am Montag eröffnen. Wir haben eine ganze Reihe von Wahlkampfaktivitäten in den Mittelpunkt gestellt. Wir werden mehrere hundert Informationsstände im gesamten Land durchführen, gerade auch auf dem flachen Land, weil die NPD gerade in ländlichen Strukturen die besten Wahlerfolge in Mecklenburg-Vorpommern, aber beispielsweise auch hier in Sachsen eingefahren hat. Wir wollen ganz bewusst die Totschweigespirale der Medien durchbrechen, indem wir uns als bürgernahe Partei aus der Mitte des Volkes präsentieren. Wir werden insgesamt 50.000 Plakatträger in Mecklenburg-Vorpommern platzieren. Wir werden mehrere hundert Großflächenplakate im Einsatz haben. Und ich denke, wir werden den etablierten Parteien einen heißen Sommer bescheren, auf das die NPD als starke Kraft in den Schweriner Landtag einzieht, damit endlich deutsche Interessen in den Mittelpunkt auch in Mecklenburg-Vorpommern gestellt werden. Eigentlich schon inzwischen ein Selbstläufer ist natürlich die Schulhof-CD geworden. Die NPD hat seit Jahren erkannt, dass Musik ein wichtiges Transportmittel für politische Botschaften ist. Immer mehr junge Menschen kommen zur NPD. Nicht zuletzt deshalb ist die NPD ja heute auch so gefürchtet, weil wir, wie keine andere Partei, Jungwähler an unsere Partei binden können. Dafür haben wir auch die Schulhof-CD in einer Auflage von 50.000 Exemplaren für Mecklenburg-Vorpommern produziert, die jetzt im Sommer und natürlich dann in der heißen Phase, wenn die Ferien vorbei sind im September, dann zum Einsatz kommen. Die finden immer wieder reißenden Absatz. Die Etablierten wissen sich nicht zu helfen. Sie versuchen uns auszubremsen, indem sie uns von den Schulhöfen jagen. Aber das hilft ihnen natürlich nicht, weil es vielfältige Möglichkeiten gibt vor Freizeiteinrichtungen, vor Jugendzentren, an Bahnhöfen und. Wir werden vielfältige Möglichkeiten haben, unsere Schulhof-CD an die jungen Leute ranzubringen. Die Ausgrenzungs- und Kriminalisierungsversuche unserer politischen Gegner werden nicht fruchten. Die Inhalte der Wahlkampfbotschaften erklärte Stefan Köster. In Mitteldeutschland ist es so, dass mindestens 50% der Wähler, der Menschen, letztendlich sich schon vom Berliner Parteienkartell abgewendet haben. Und unser Hauptziel ist es, auch wenn wir selbst bei einer niedrigen Wahlteilnahme angeblich Nutznießer sein sollen, wir wollen die Nichtwähler mobilisieren, endlich ihre Stimme wahrzumachen. Und insofern werden wir ganz gezielt die Nichtwähler ansprechen. Was aber ganz wichtig ist und für uns genauso wichtig, wir werden massiv die 99.000 Erstwähler ansprechen und wollen diese als Wähler nicht nur für diese Wahl, sondern generell als Wähler und Unterstützer für die Zukunft gewinnen. Wir werden im Wahlkampf ganz deutlich herausstellen, dass die Parteien vom PDS Linke bis zur CDU verantwortlich für die Situation in Mecklenburg-Vorpommern sind und werden da gegenüber unsere Position stellen, die da lauten, auch wenn die politische Brisanz bzw. das politische System eigentlich im Grunde schon fast am Ende ist. Wir wollen die Ressourcen erhalten. Nach dem Berliner Parteienkartell wird es irgendwann was Neues geben. Und insoweit muss den Menschen die Lebensgrundlage gesichert werden. Und für uns ganz, ganz wichtig, wir wollen die Menschen motivieren, nicht in die westlichen Bundesländer oder auch ins Ausland auszuwandern, sondern wir wollen die Menschen motivieren, in der Heimat zu bleiben, anzupacken und das Land wieder aufzubauen. Sie hörten Peters Inforadio. Besuchen Sie uns im Internet unter www.petersinforadio.tk.